Da traten herzu die Töchter Zelophats, des Sohnes Hefers, des Sohnes Gileads, des Sohnes Maschirs, des Sohnes Manasses, von den Geschlechtern Manasses, des Sohnes Josefs, und seine Töchter hießen Mala, Noah, Hogla, Milka und Tirza. Die traten vor Mose und Eliasar, den Priester, und vor die Fürsten und die ganze Gemeinde vor der Türe des Offenbarungszeltes und sprachen, unser Vater ist in der Steppe gestorben, er gehörte jedoch nicht zu der Rotte Korah, die sich wieder Jahwe zusammenrottete, zu der Rotte Korah, sondern ist um seiner eigenen Sünde willen gestorben. Er hatte aber keine Söhne. Warum soll nun der Name unseres Vaters aus seinem Geschlechte verschwinden, weil er keinen Sohn hat? Gebt uns Landbesitz unter den Brüdern unseres Vaters. Da brachte Mose ihre Rechtssache vor Jahwe. Jahwe aber sprach zu Mose also, die Töchter Zelophats haben recht geredet, du sollst ihnen in der Set Erbbesitz unter den Brüdern ihres Vaters geben und sollst den ihrem Vater zukommenden Erbbesitz auf sie übergehen lassen. Zu den Israeliten aber sollst du also sprechen, wenn jemand stirbt, ohne einen Sohn zu hinterlassen, so sollt ihr seinen Erbbesitz auf seine Tochter übergehen lassen. Hat er aber keine Tochter, so sollt ihr seinen Erbbesitz seinen Brüdern geben. Hat er aber keine Brüder, so sollt ihr seinen Erbbesitz den Brüdern seines Vaters geben. Hatte sein Vater keine Brüder, so sollt ihr seinen Erbbesitz seinem nächsten Blutsverwandten aus seinem Geschlechte geben, der soll ihn in Besitz nehmen. Das soll den Israeliten als eine Rechtssatzung gelten, wie Jahwe Mos befohlen hat. Und Jahwe sprach zu Mose, steige auf das Abarim-Gebirge hier und beschaue das Land, das ich den Israeliten verliehen habe. Und wenn du es beschaut hast, so sollst auch du zu deinen Stammesgenossen versammelt werden, wie dein Bruder Aaron zu ihnen versammelt wurde, weil ihr meinem Befehle ungehorsam wart in der Steppe Zin, als die Gemeinde haderte und ihr mich vor ihren Augen durch das Wasser verherrlichen solltet. Das ist das Haderwasser von Kades in der Steppe Zin. Mose aber redete also zu Jahwe, Jahwe, der Herr des Lebens Odems in einem jeglichen Leibe, wolle einen Mann über die Gemeinde bestellen, der an ihrer Spitze ausziehe und einziehe, der sie herausführe und hineinführe, dass die Gemeinde Jahwes nicht sei, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Jahwe aber sprach zu Mose, nimm zu dir Josua, den Sohn Nuns, einen Mann, der von Geist erfüllt ist, lege ihm die Hand auf und stelle ihn vor Eliasar, den Priester, und vor die ganze Gemeinde, dass du ihn vor ihren Augen einsetzest, und zwar sollst du einen Teil deiner Hoheit auf ihn legen, damit die ganze Gemeinde der Israeliten ihm gehorsam sei. Er soll aber vor Eliasar, den Priester, treten, damit dieser das Urim-Orakel für ihn vor Jahwe befrage, nach seiner Anweisung sollen sie aus- und einziehen, er samt allen Israeliten und die ganze Gemeinde. Da that Mos, wie Jahwe ihm befohlen hatte, er nahm Josua und stellte ihn vor Eliasar, den Priester, und vor die ganze Gemeinde. Sodann legte er ihm die Hände auf und setzte ihn ein, wie Jahwe durch Mose geredet hatte.